Radio Bremen 2, Geist und Zeit. Gedichtetes Weiß, ein Farbton in der Literatur von Eva Maria Alves. Wenn der Schnee leise rieselt, wenn der See ruht, wenn Kummer und Harm schweigen, dann ist Weihnachtszeit, weiße Zeit, Kinderzeit, Unschuldszeit. Dann kommen aus manchem Dunkel lichte Gedanken und Erinnerungen herauf, wie es der Dichter Bruno Epple beschreibt. Das Fenster stand trotz Winters offen, und ich roch, sobald ich in das Zimmer trat, den Schnee. Ich roch und erinnerte mich, das sanfte Duftgewölk von Milliarden winziger Schneesterne, diesen Flockenduft, der hereinwirbelt, diesen Schneesternschauer. Ich erinnerte mich, schaute zurück in das selig weiße Land der Kinderzeit. Von Schneewellen umgeben, stapften und plumpsten wir dahin, schlitterten hangab, kugelten aufeinander, platschten mit der Nase voran in den Schnee, durchstampften die Wehen, kämpften und spielten uns müde. Und abends waren wir nass von Schneeglut, hatten brandrote Backen, frostig heiße Hände, und wir fielen vor Glück halbtot ins Haus. Wir hatten uns vollgerochen. Der Nase vertraut war die Tiefe eines Schneehaufens, die Lunge gebläht von der Frische. Die Augen geschlossen, schneite es weiter. Flocken, sanft und schwer, dämmerten herab, kamen im Wirbelbraus aus unendlichen Höhen. Und während wir in weißen Betten lagen, wuchs draußen der Schnee. Das real Sichtbare und das metaphorisch erhöhte Weiß, das Weiß des Schnees und das Weiß wie Schnee, fallen gerade zu Weihnachten in eins. Schon im 4. Jahrhundert nach Christi Geburt sagte der heilige griechische Kirchenvater und Bischof Gregor von Nyssa: In diesen Tagen beginnt die Finsternis abzunehmen, und der wachsende Sonnenstrahl drängt die Herrschaft der Nacht mehr und mehr zurück. Heute leuchtet vor dem menschlichen Auge auch ein göttliches Leben auf. Ich meine, die Schöpfung gleichsam sprechen zu hören: O Mensch, du siehst diese Erscheinungen der Natur. Bedenke, dass das Sichtbare dir etwas Verhülltes erschließt. Um das Verhüllte, das sonnenhaft weiße, göttliche, reine Licht doch wieder augenscheinlich sichtbar zu machen, ist die Weihnachtsfarbe der liturgischen Gewänder seit Urzeiten weiß. Und weiß ist nicht nur im Christentum die priesterliche Gewandung. Weiß ist von alters her die Farbe, die den Abglanz des Sonnengottes oder das weiße Strahlen des Unvorstellbaren zu bezeugen, zu wiederholen, zu reflektieren trachtet. Weiß ist nicht einfach eine Farbe unter anderen Farben. Weiß ist eine Farbe nicht nur von physikalischer Beschaffenheit. Weiß ist die Farbe, die metaphysische Dimensionen hat. Weiß ist zu sehen und zu schauen. Weiß ist konkret wie die geweißte Wand. Weiß ist auch abstrakt. Das Feuer der inflammenden Liebe Gottes, welches weißer ist denn die Sonne. So erschaute es der Mystiker Jakob Böhme. Weiß ist schmückendes Beiwort. Weiß wie Schnee, weiße Lilie, weiße Weste, weißes Haar. Das nur schmückende Beiwort kann manchmal zugleich wesentliches Beiwort werden. Ein Wort, das Bedeutsamkeit trägt und überträgt. Weiß leuchtet, scheint, glänzt. Weiß ist hell, Licht, blank. Alle diese Mitbedeutungen trägt das Wort Weiß schon in seiner Herkunftsgeschichte. Weiß hatte sprachgeschichtlich gesehen schon in seinen Urtagen nicht nur Farbwert, relativen Helligkeitswert, sondern auch Symbolwert. Sein Lichtschein ist von seinem Tugendschein nicht zu sondern. Rein, sauber, fleckenlos, lauter, klar, das alles repräsentiert Weiß. Das weiße Taufkleid des Kleinkindes, das weiße Brautkleid, das weiße Totenhemd oder das weiße Leichentuch. Am Beginn des Lebens und an dessen Ende herrscht das Weiße. Dazwischen, im sogenannten prallen Leben oder auch im Alltagsleben, steht das Weiße oft fordernd, unersättlich und allzeit beschmutzungsbereit im Wege. So schön und erstrebenswert es als Farbqualität oder Lebensqualität auch ist, in beiden Bedeutungsfeldern erscheint es als gefährdet, sogar als nie zu erreichen. Weiß übertrifft an Bedeutung alle anderen Farben und enthält das ganze Farbspektrum physikalisch und im übertragenen Sinn. Weiß ist sozusagen alles, wie zum Beispiel Rainer Maria Rilke es betrachtet. Du, einig weiß, ich mag dich nicht zerspalten in das, was abwehrt und in das, was ruft. Es sei nach ihrem Wesen abgestuft, jegliche Farbe klar in dir enthalten. Du, deiner sieben Farben in Begriff, empfinde, was die Vielfalt dir verspricht. Doch wenn sie dich verwirrt, so übertriff sie immer neu mit deinem weißen Licht. Das weiße Licht ist physikalisch gesehen das Sonnenlicht. Das einig Weiß, das der Dichter Rainer Maria Rilke mehr beschwört als betrachtet, ist das Weiß, das wegen der in ihm wunderbar enthaltenen Farben Überfülle schier alles Mögliche verspricht. Weiß wird bei Rilke sogar personifiziert und somit ansprechbar. Du, Weiß, spür doch, wie voll du bist, voll wie die Liebe selbst. Und Weiß wird noch weißer. Weißer. Des Dichters strahlender Flug der Sonne entgegen steht ganz im Gegensatz zur Lexikonbemerkung. Hier wird Weiß schlicht als unbunte Farbe gekennzeichnet. Erst die Künstler, Maler speziell und Dichter, malen mit Klangfarben und hellsichtigen Visionen der unbunten Farbe eigene Bilder. Dreht man einen Farbkreis schnell genug, wird er weiß. Mischt man aber die Pigmente, erhält man, so sehr man sich auch bemüht, nur ein schmutziges Grau. Mit gleichsam chinesischem Pinsel tuscht Max Kommerell seine Zeichnung, so der Titel seines Anbetungs- und Liebesgedichts. Er wollte deine Reinheit malen und ließ in geisterhaft und leis getauchten Nebeln einen schmalen, dem Zweige leichten Vogel weiß. Kein Umriss, nur ein weißer Schatten. Ein Umriss wäre viel zu hart. So wurdest du auf seinem Blatte, du Ungreifbare, Gegenwart. In dieser Zeichnung sind einige Überzeichnungen des Symbolweißen enthalten, die Jahrhunderte, womöglich Jahrtausende, der jungfräulichen Farbe als Farbe der Jungfrauen anhaften, der dem triebhaften Mann unerreichbaren Frau. Der Barocklyriker Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, im 17. Jahrhundert kaiserlicher Rat und Ratspräsident von Breslau, malt das in seinem Gedicht aus. Hochwertes Jungfernvolk, ihr holden Anmutssonnen, ihr auserwählter Schmuck, der Haus und Gassen ziert. Wer ist so steinern, der euch nicht hat liebgewonnen? Und welchen habt ihr nicht mit Fesseln heimgeführt? Wer will euch, Liebste, nicht als einen Gott anbeten, weil ihr das Bildnis seid, das Venus selbst geprägt? Jedoch ich will nur bloß ein Teil von dem berühren, mit welchem die Natur euch herrlich hat versehen. Der Sinnenschiff soll mich in solche Länder führen, wo auf der See voll Milch nur Liebeswinde wehen. Die Brüste sind mein Zweck, die schönen Marmelballen, auf welchen Amor ihm ein Lustschloss hat gebaut, die durch das Atemspiel sich heben und auch fallen, auf die der Sonne Gold wohlriechend Ambra taut. Derart wundersam parfümiert beginnt das Weiß der Jungfernbrüste zu duften. und einen himmlisch verzauberten Metaphernreichtum weiß vorscheinen zu lassen. Die Brüste sind zwei Kammern, welche voll von blanken Liebeswaffen, ein Alabasterhaus so mit Rubinen prahlt, sie sind ein Schneegebirg, in welchem Funken glimmen, sie kürzen lange Zeit und stiften eitel Wunder, weil beides Glut und Schnee auf ihrem Throne blüht, zwei Sonnen heller Blitz. Sie sind ein zart Gewand von schwanenweißer Seide, zwei Fläschchen, denen nie der Wollust Milch entgeht, zwei Schneeballen, welche doch unmöglich schmelzen können, womit das Jungfernvolk der Männer Seelen schmeißt, zwei Türme, derer Pracht von Elfenbein vollführet, zwei Bette, wo Rubin und Marmel Hochzeit machen, wo süße Mandelmilch der Rosen Scharlach wäscht, ein reiner Thron, auf dem der Lilien Silber gleißet. Wohl dem nun, der, wie er, kann so vergnüget leben, den so ein weißer Schild für Wehmutswunden schützt, der seinem Mund kann dergleichen Zucker geben, der so vergnügt wie er im Liliengarten sitzt, der so die Blumen mag auf weißen Wiesen brechen. Das Weiße und die Liebe sind metaphorisch in der Poesie vieler Jahrhunderte miteinander verknüpft, verwebt oder verwirkt. Auch in den Texten moderner Dichter sehen wir seine Spur, seine Wirkmacht. Als uns das Weiße anfiel, wieder ist es das Liebesweiße, dichtet Paul Celan. Als uns das Weiße anfiel, nachts, als aus dem Spendenkrug mehr kam als Wasser, als das geschundene Knie der Opferglocke den Wink gab, flieg, da war ich noch ganz. Als uns das Weiße anfiel, wie eine Bestie können wir assoziieren, da war der Celansche Liebende noch unversehrt. Später dichtet und verdichtet Celan. Weiß, weiß, weiß, wie Gittertünche. Reihen die Gesetze sich ein und marschieren einwärts. Das Weiße kann besitzergreifend sein. Marschiert wie bei Celan das absolute Symbolweiß ins Innere des Menschen, annektiert es die unentschiedenen oder unentscheidbaren Teile der Seele und kann tyrannisieren mit immer höher geschraubtem Tugendherrschaftsanspruch. Adalbert Stifter ist einer der dem Weiß verpflichteten, ja dem Weißen verschriebenen Dichter. Er, der in der äußeren Natur so gern das Innere des Menschen erschaute, der unermüdliche Sucher nach dem sanften Gesetz, wodurch das menschliche Geschlecht geleitet wird. Er hat bei einem selbsterlebten Schneesturm und Gemütssturm die Faszination gespürt. Es war ein Gemische da von undurchdringlichem Grau und Weiß, von Licht und Dämmerung, von Tag und Nacht, das sich unaufhörlich regte und durcheinander tobte, alles verschlang, unendlich groß zu sein schien, in sich selbst bald weiße fliegende Streifen gebar, bald ganz weiße Flächen, bald Balken und andere Gebilde. Und sogar in der nächsten Nähe nicht die geringste Linie oder Grenze eines festen Körpers erblicken ließ. Selbst die Oberfläche des Schnees war nicht klar zu erkennen. Die Erscheinung hatte etwas Furchtbares und großartig Erhabenes. Die Erhabenheit wirkte auf mich mit Gewalt, und ich konnte mich von dem Fenster nicht trennen. In diesem Schneewetterbericht aus dem Bayerischen Walde und aus der immer mitgemeinten Seelenlandschaft des Weißen erkennen wir die zugleich furchtbaren und erhabenen Seiten der Unfarbe oder Überfarbe. Eben diese auseinanderstrebenden Schattierungen des weißen Bildes zeigt auch der amerikanische Dichter Herman Melville in seinem berühmten Roman Moby Dick. Moby Dick, der weiße Wal, ist konkret und metaphorisch das Weiße, das fesselnde Weiße, das verführerische Weiße, das zu Höchstleistungen an Gutem wie an Bösem herausfordernde, ewig fordernde Weiße. Ein grundloser oder abgrundtiefer, nie zu stopfender Schlund. So erscheint Weiß, wenn es als unübertreffliches sich dennoch übersteigen will. Denn auch Unerreichbarkeit haftet dem Symbolweißen als Tugendfarbe an. Um das weiße Kleid der Makellosigkeit unbefleckt zu erhalten, bedarf es der äußersten Zurückhaltung vor Berührung und Berührbarkeit. Schnee, Eis, das Starre und das Kalte, das Frigide und ewig Kalte, sind poetische und psychologisch wirklichkeitsnahe Aspekte des Weißen. Das reine, feine, Gute trifft sich mit dem Bösen, dem Unheimlichen, dem Verwerflichen oder Verworfenen. In Moby Dick reflektiert Melville das Weiße als Paradoxon des Lebens. Auf der Oberfläche des Meeres schwimmt der weiße Wal selbstgenügsam und friedlich. Öffnet er aber seinen gekrümmten Riesenrachen, erscheint er als Höllenschlund. Der Wal war weiß. Und das entsetzte mich mehr als alles andere. Obwohl Weiß in der Natur die Schönheit vieler Dinge adelt und erhöht, als teilte es ihnen besondere, ihm innewohnende Reinheit mit, so etwa dem Marmor, der Kamelie, der Perle. Obwohl verschiedene Völker ihm in mancher Hinsicht königlichen Vorrang vor allen anderen Farben zuerkennen, wie selbst den großmächtigen alten Königen von Pegu im fernen Indien der Titel »Herr der weißen Elefanten« mehr als alle sonstigen hochtönenden Bezeichnungen der Herrscherwürde galt und ihre Nachfolger in neuer Zeit, die Könige von Siam, das Konterfei desselben schneeweißen Vierfüßers auf ihrer Königsstandarte wehen lassen, oder wie die Flagge des Hauses Hannover als einziges Bild ein schneeweißes Schlachtross zeigt und das große Österreich, das Cäsarische, der Erbe des weltbeherrschenden Rom, dieselbe kaiserliche Farbe als sein kaiserliches Banner führt. Und obwohl das Menschengeschlecht selber diesen Vorrang verspürt, denn aus ihm leitet der weiße Mann seinen Herrschaftsanspruch über alle dunkler getönten Völker her. Obwohl von alledem abgesehen Weiß sogar als das Sinnbild der Freude betrachtet wird, denn bei den Römern bezeichnete ein weißer Stein einen Jubeltag. Und obwohl in mancherlei menschlichen Beziehungen und Symbolen Weiß das Gleichnis für vieles Rührende und Verehrungswürdige ist, für die bräutliche Unschuld, die Milde des Alters, obwohl den Indianern Nordamerikas das Überreichen des weißen Wampumgürtels das unverbrüchlichste Gelübde bedeutete, obwohl in vielen Ländern das Weiß des richterlichen Hermelins die Majestät des Rechtes darstellt und milchweiße Rosse den Wagen von Königen und Königinnen ziehen und so Tag für Tag zur fürstlichen Prachtentfaltung beitragen, obwohl Weiß selbst in den tiefsten Mysterien der erhabensten Religionen das Sinnbild göttlicher Hoheit und Allmacht ist, denn bei den persischen Feueranbetern genießt die weiße, doppelstrahlige Flamme auf dem Altar höchste Verehrung. In den griechischen Sagen erscheint der große Zeus selbst in der Gestalt eines schneeweißen Stieres. Und obwohl bei den edlen Irokesen die Opferung des geweihten weißen Hundes zur Wintersonnenwende bei weitem die heiligste Feier ihres Glaubens war, denn sie meinten, dieses fleckenlose, treue Geschöpf sei der reinste Bote, den sie dem großen Geiste senden könnten mit der alljährlich erneuten Versicherung ihrer eigenen Treue. Obwohl alle christlichen Priester unmittelbar von dem lateinischen Wort für weiß den Namen für einen Teil ihres liturgischen Gewandes, die unter der Soutane getragene Alba oder Tunika, ableiten und obwohl gerade weiß dem heiligen Gepränge des katholischen Kultus bei den Feiern zur Passion des Herrn dient und obwohl Johannes in seinen Gesichten erschaute, wie jeglichem der Erlösten ein weißes Kleid gegeben ward und die 24 Ältesten mit weißen Kleidern angetan vor dem großen weißen Stuhle standen, darauf der eine saß, des Haupt aber, und dessen Haar weiß war wie Wolle. Trotz dieser tausend Verbindungen, durch die das Weiße sich allem zugesellt, was ruhmvoll und erhaben ist, lauert dennoch etwas schemenhaft Unfassbares im tiefsten Sinn dieser Färbung, das die Seele mit panischem Schrecken überfällt, grausiger als die Röte des Blutes. Etwas Schreckliches, Unfassbares greift an. Im Fall der hochbegabten, aber psychisch übersensiblen Dichterin Unika Zürn sind es ferne, doch nahe Zeichen des Moby-Dick-Dichters Herman Melville, H.M. Und in allen ihren heimlichen und unheimlichen Tönungen die weiße Farbe, die alles Buntlebendige übertüncht und übergibst. Der Mann im Jasmin heißt die Erzählung von Unika Zürn, in der sie die bedrückende Nähe von Weiß und Wahnsinn darstellt. Auf diesem Tisch liegt eine kleine weiße Karte. Wenn also jetzt in diesem fremden Hotelzimmer das rote HM sie anblickt, das Monogramm des weißen Mannes, dann heißt das nur eines: Begegnung. Sie fühlt sich so dünn, wie ein weißes Blättchen Papier. Sie ist das weiße Nichts. Plötzlich erscheint am nächtlichen Himmel vor ihrem geöffneten Fenster ein seltsam weißer Flugplatz, wie eine riesige Fotografie. Das Bild einer schrecklichen Einsamkeit zeigt sich ihr. Ein Keller mit leeren Flaschen und alles ist weiß. Inmitten dieser Flaschen der Kopf ihres Sohnes, zur Seite geneigt. Ein weißer Marmorkopf mit weißen Locken, die sich in barocken Formen um den Kopf legen. Als der Tag erscheint, legt sie 6 weiße Papiertaschentücher in ein Gefäß aus Metall und zündet sie an. Ein weißer Rauch steigt gerade empor bis zur Zimmerdecke und sie sieht in diesem Rauche seine hohe, immer noch wachsende Gestalt und das Gesicht formt sich deutlich darin. Kurz sind unsere Tage und sinken schnell zu Eis. Ach, bei dem ersten, allerersten Strich, den sie mit der in schwarze China-Tinte getauchten Feder auf dem weißen Papier macht, ohne zu wissen, was sie zeichnen wird, spürt sie Erregung und große Neugier, die notwendig ist, um sich mit seiner eigenen Arbeit zu überraschen. Die Spule mit dem weißen Faden dreht sich. An diesem Morgen hat sie dem weißen Mann ein Heft mit ihren Zeichnungen geschickt. Auf der letzten Seite hat sie ein rotes Sternchen mit weißem Negarn umwickelt hineingeklebt. Sie ist sicher, dass man bald ein großes Fest feiern wird. Sie schreibt schnelle Botschaften auf weißes Papier, adressiert sie an die Dichter, die sie liebt, rollt sie zusammen und lässt diese weißen Vögel ihrer Verklärung aus dem Fenster fliegen. Aber warum diese Liebe zum Jasmin? Wenn man sie fragen würde, welches ihre Lieblingsfarbe ist, so würde sie ohne Zögern antworten: das Weiß. Das Weiß. Thomas von Aquin, der bedeutendste Philosoph und Theologe des Hochmittelalters, verband Farben mit Wertbegriffen. Weiß wurde mit Reinheit, Göttlichkeit gleichgesetzt und zur liturgischen Farbe der Feste des Herrn und der heiligen Jungfrau und Gottesmutter Maria erklärt. Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt sind weiß eingekleidet. Weiß ist in den Trachten der Mönche und Nonnen Hinweis auf ihr heiligmäßiges, der Unschuld bzw. Keuschheit geweihtes Leben. Weiß ist die Fahne der Friedliebenden und der Kapitulierenden. Die weiße Fahne zeigt es an. Verbunden mit der Vorstellung von der physikalischen Beschaffenheit der Farbe Weiß als ungebrochenes Licht erscheint Weiß als Verklärung. Ein wenig von der Verklärungsmetapher schimmert bis heute durch. Da, wo es weniger auf Reinheit im höheren, denn auf Sauberkeit und Hygiene im einfachen Sinn ankommt, im Krankenhaus, regieren nicht nur die sogenannten Halbgötter in Weiß, sondern das Weiße selbst in seinen zahlreichen oder sogar zahllosen Begriffen und Anschauungen. Der Arzt und Dichter Gottfried Benn hat es gesehen und aufgeschrieben, das nüchterne, das kalte Weiß des Operationssaals. Blinddarm. Alles steht weiß und schnittbereit. Die Messer dampfen. Der Bauch ist gepinselt. Unter weißen Tüchern etwas, das winselt. Herr Geheimrat, es wäre soweit. Der erste Schnitt, als schnitte man Brot. Klemmen her, es spritzt was rot. Tiefer. Die Muskeln, feucht, funkelnd, frisch. Steht ein Strauß Rosen auf dem Tisch? Das hygienisch reine Weiß erscheint noch gefährdeter als jedes Tugendweiß. denn in ihm fallen das Geforderte Reine und das Erforderliche Saubere derart in eins, dass den Ärzten und den Patienten bei Operation und Sezieren, beim Aufschneiden und Zudecken der Kopf schwindelt. Die Verwundbarkeit der Seele und die Wunde des Körpers, sie ersehnen das Weiß der Schmerzlosigkeit und werden gerade von diesem Wunsch auch in Angst und Schrecken versetzt. Um diese Krankenhausaspekte des Weißen kreisen oft die Gedanken und aus persönlicher Erfahrung gewonnenen Metaphern der amerikanischen Dichterin Sylvia Plath. Die Glasglocke heißt das Buch, in dem sie ihre Erfahrungen mit Psychose und Psychiatrie verarbeitet hat. Für diese Kranke ist der Schnee nicht rein, fein, unschuldig, sondern sintflutartig überwältigendes Weiß. Frischer Schneefall lag wie eine Decke über dem Anstaltsgelände. Kein kleines weihnachtliches Geriesel, sondern eine mannshohe Sintflut im Januar, die Schulen und Büros und Kirchen auswischt und für einen Tag oder mehr ein reines, leeres Laken hinterlässt, anstelle von Notizzetteln, Terminkalendern und Plänen. Höhepunkt des Winters. Massachusetts war in marmorne Ruhe versunken. Ich stellte mir die schneeflockigen Grandma Mosesdorfer vor, das weite, mit vertrocknetem Schachtelhalm rasselnde Sumpfland, die Seen, in denen Frosch und Welsen einer Scheide von Eis träumten, und die klirrenden Wälder. Aber unter der trügerisch reinen und glatten Tafel war die Topographie die gleiche geblieben. In gewisser Weise schien es eine Kleinigkeit, nach einer Unterbrechung von 6 Monaten da wieder anzufangen, wo ich so gewaltsam aufgehört hatte. Natürlich wusste dann jeder über mich Bescheid. Das Gesicht meiner Mutter trieb ins Bewusstsein. Ein bleicher, vorwurfsvoller Mond. Bei ihrem letzten und ersten Besuch in der Anstalt seit meinem 20. Geburtstag. Die Tochter in einer Anstalt. Dieses Weiß der geschlossenen Anstaltswelt wird die Autorin nicht mehr verlassen. Es übertüncht und verkleistert den Blick, der fortan dem Krankweißen verhaftet bleiben wird. Sowohl in Plaths Glasglocke als auch in ihrem letzten Gedichtband Ariel ist das Weiß bedrückend. Weiß und hilflos. Großer weißer Schwan, voll mit Kinderchen. Weißes Leinentaschentuch, Handknöchel knochenweiß. Muschel, blinde weiße Fische, weißer Schaum. Weiße Decke, weiße Stäbchen. Weißhaariger Arzt. Die lächelnde, schneeweiß bekappte Krankenschwester. Weiß geistert und flattert durch Sylvia Plaths Gedichte. Das Fenstervereck wird weißlich und schluckt seine trüben Sterne. Die Hügel steigen fort ins Weiße. Leute oder Sterne sehen mich traurig an. Ich enttäusche sie. Die Tulpen sind zu erregbar. Es ist hier Winter. Sieh, wie weiß alles ist. Wie still. Wie eingeschneit. Ich lerne Friedlichkeit. Allein liegen. Ruhig. Wie das Licht liegt auf diesen weißen Wänden, diesem Bett, diesen Händen. Ich bin niemand. Ich habe nichts zu schaffen mit Explosionen. Ich habe meinen Namen und meine Tageskleider den Schwestern gegeben, meine Geschichte dem Anästhesisten und meinen Leib den Chirurgen. Sie haben meinen Kopf aufgestellt zwischen Kissen und Überschlaglaken, wie ein Auge zwischen zwei weißen Lidern, die nicht zufallen wollen. Dumme Pupille, sie muss alles in sich aufnehmen. Die Schwestern gehen vorbei und vorbei, die stören nicht. Sie gehen vorbei, wie Möwen landen in ihren weißen Hauben. Tun etwas mit ihren Händen, jede genau wie die andere, so dass es unmöglich ist zu sagen, wie viele es sind. Sie haben mich reingeschrubbt von allen Bindungen meiner Liebe. Ich bin eine Nonne jetzt. Nie noch war ich so rein. Die dem Weißen zugeschriebene Reinheit, Trübtheit der frommen Denkungsart, wird über die Steigerungen der Hygiene und der psychisch cleanen Ordentlichkeit zum Albtraumbau, den der Weißbinder in Gips und Stuck getaucht hat. Geweißelt ist in dieser Art Sinn und Übersinn ein absolut weißer Traum aus der Feder des belgisch-französischen manieristischen Dichters Joris Karl Huysmans. Grenzenlos erstreckte sich in unendliche Weiten eine unermessliche Wüste aus trockenem Gips, eine Sahara aus geronnener Kalkmilch, in deren Mitte sich ein gigantischer, kreisrunder Berg erhob, mit zerklüfteten Flanken, löchrig wie Schwämme, voll glimmriger, funkelnder Punkte wie Zuckerhüte, hohl wie ein Kelch mit einem Kamm aus hartem Schnee. Von diesem Berg durch ein Tal getrennt, dessen ebene Sohle mit Bleiweiß und Kreideschlamm gefüllt schien, erhob ein anderer Berg seinen zinnernen, trichterförmigen Gipfel in schwindelnde Höhen. »Nein, ich habe mich nicht im Weg geirrt«, sagte er sich, wobei er die gefrorene Milch dieser beinahe ebenen Fläche betrachtete. Er wandte sich zu seiner Frau, die sich gesetzt hatte, hypnotisiert von diesem Weiß, und erklärte ihr mit einigen Worten, dass es unvorsichtig sei, sich im Süden dieses Sterns herumzutreiben. Bleiweißbarren. Sie überblickten von einer Anhöhe aus wieder eine unabsehbare Landschaft, starrend von Gipsalpen, mit Beulen von Salzatlas bedeckt. Nahe dem Golf der Lilien durchbrach der Berg Plato kolossal die zerrissene Lavakruste, richtete über einige Meilen Stuckstangen und Marmormäste auf, fiel ab in gigantischen Alabasterwalzen, in Massen weißer Felsen, durchlöchert wie Riffkorallen, gleißend wie der Rückstand in Sieben. Und weiter hinten zeichneten sich all diese Städte mit harten, schwarzen Schatten ab, in wüstem Durcheinander hingeschüttet auf ein weißes Tuch. Jacques und seine Frau standen wie vor den Kopf geschlagen, glaubten nicht richtig zu sehen. Erneut diese Vision einer Stadt, und sie warf wie zuvor mit den stacheligen Linien der Schatten die genauen Abbilder düsterer Instrumente, die man vor der Operation auf einem weißen Tuch ausbreitet. Er und Louise stießen mit jedem Schritt zwischen zwei Mauern aus versteinerten Schwämmen und weißem Koks auf einen warzigen Boden. »Sieh doch«, sagte unbefangen seine Frau, »man macht Licht.« Und wirklich streifte die Sonne in diesem Augenblick die Gipfel, deren zerfetzte Kämme wie schmelzendes Metall in weißen Flammen aufleuchteten. Was den Protagonisten aus Huysmans Roman auf Rede im Traum zustößt, ist die Verwandlung des fragwürdigen Mondweißen aus Gips und Bleiweiß in die göttliche Weiße des Sonnenlichts, welches die Farbe des Glücks der guten Vorbedeutung sein kann. Ähnlich ist es mit dem weißen Papier, das vor den Malenden oder Dichtenden liegt. Das unbeschriebene Blatt, das bloß weiß daliegt, in Erwartung der weißen Magie, der, wie es heißt, unsündigen Zauberei, kann wie das weiße Licht im Auge des Betrachtenden gespenstisch gruselige oder zauberisch verklärende Tönungen annehmen. Das weiße Papier ist den Dichtenden alles. Sie sehen in es hinein, was später schwarz auf weiß zu lesen sein wird. Hans Magnus Enzensberger. Das, was du jetzt in der Hand hältst, ist beinahe weiß, aber nicht ganz. Etwas ganz Weißes gibt es nicht. Es ist glatt, hart, zäh, dünn und für gewöhnlich knistert es, fließt, knirscht, reißt, beinahe geruchlos. Und so wie es ist, bleibt es nicht. Es bedeckt sich mit Lügen. Der Dichter Hans Magnus Enzensberger kann Wunder erlügen, weiße Zaubereien aufs Papier tuschen. Kirschgarten im Schnee, Untergehen in der leeren Schneeluft, diese winzigen Spuren von Tusche, wie ein Wort auf der Seite riesigem Weiß. Weiß zeichnet dies geringfügig schöne Geäst, in den weißen Himmel sich zartfingerig, fast ohne Andenken, fast nur noch Frost, kaum mehr zeitheimisch, kaum noch oben und unten, unsichtig. Die Linie zwischen Himmel und Hügel, sehr wenig Weiß im Weißen, fast nichts. Und doch ist da, eh die Seite, der Ort, die Minute ganz weiß wird, noch dies Getümmel geringer Farben, im kaum mehr Deutlichen deutlich, eine Streitschar erbitterter Tüpfel, Zink, Blei, Kreideweiß, Gips, Milch, Schlohweiß und Schimmel. Jedes von jedem distinkt, so vielstimmig, so genau, in hellen gesprenkelten Haufen. Der Todesjubel der Spuren. Zwischen fast nichts und nichts wehrt sich und blüht weiß die Kirsche. Ganz irdisch, doch ganz fein, zeichnet Enzensberger sein weißes Kirschblütenbild. Kirschblüte bei Nacht hat fast 300 Jahre vorher in nachbarocker Zeit an der Schwelle zur Aufklärung der deutsche Dichter Barthold Heinrich Brockes geschaut und zu Papier gebracht. Ich sah mit betrachtendem Gemüte jüngst einen Kirschbaum, welcher blühte in kühler Nacht beim Mondenschein. Ich glaubt, es könne nichts von größerer Weiße sein. Es schien, ob wär ein Schnee gefallen. Ein jeder, auch der kleinste Ast, trug gleichsam eine rechte Last von zierlich weißen, runden Ballen. Es ist kein Schwan so weiß, da nämlich jedes Blatt, in dem da selbst des Mondes sanftes Licht, selbst durch die zarten Blätter bricht, sogar den Schatten weiß und Sonderschwärze hat. Unmöglich, dacht ich, kann auf Erden was Weißers ausgefunden werden. Indem ich nun bald hin, bald her, im Schatten dieses Baumes gehe, sah ich von ungefähr durch alle Blumen in die Höhe und ward noch einen weißern Schein, der tausendmal so weiß, der tausendmal so klar, fast halb darob erstaunt gewahr. Der blühte Schnee schien schwarz zu sein bei diesem weißen Glanz. Es fiel mir ins Gesicht von einem hellen Stern ein weißes Licht, das mir recht in die Seele strahlte. Wie sehr ich mich an Gott im Irdischen ergetze, dacht ich, hat er dennoch weit größere Schätze. Die größte Schönheit dieser Erden kann mit der himmlischen doch nicht verglichen werden. Und doch versuchen die Dichterinnen und Dichter immer wieder, in irdischen Annäherungsversuchen, das überirdisch Weiße zu beschreiben. Weiß ist wie das Göttliche letzten Endes unerfahrbar und gerade darum so einladend für Projektionen. Darum die Überfülle und der Konnotationsreichtum der Metapher Weiß. Augenschein und Vision des Weißen fasst in einer Erinnerung die vor kurzem verstorbene französische Schriftstellerin und Filmemacherin Marguerite Duras zusammen. Hören Sie, ich war noch jung. Es war hier auf dem Lande. Im Juni oder Juli scheint mir. Es war Vollmond. Es war spät abends nach dem Essen. D. war im Garten. Er rief mich und sagte, er wolle mir zeigen, was bei klarem Vollmond mit dem Weiß der weißen Blumen geschehe. Er wisse nicht, ob ich es schon bemerkt hätte. Nein, allerdings noch nie. Anstelle des Dickichts von Margariten und weißen Rosen war da Schnee. So blendend, so weiß, dass sich der ganze Garten mit anderen Blumen und den Bäumen verfinsterte. Die Rosen waren sehr dunkel geworden und fast verschwunden. Was blieb, war jenes unfassbare Weiß, das ich nie mehr vergessen habe. Die Nacht war so durchsichtig, dass der Himmel blau aussah. Man hätte draußen lesen können, so hell war es. Als Kinder lasen wir nachts auf der Veranda unseres Bungalows vor dem Wald von Siam. Siam war bis 1949 der Name für Thailand. Im asiatischen Raum, in der ehemaligen französischen Kolonie Cochinchina, dem heutigen Südvietnam, wurde die Französin Marguerite Duras geboren. In Saigon ging sie zur Schule, ein weißes Mädchen unter sogenannten Farbigen. Weiß kann einfach eine gewisse Hautfarbe sein. Weiß hat im weltweit verbreiteten Rassismus aber auch die Farbe der Überheblichkeit und der Macht, im wahrsten Sinne verkörpert. Diese Verkörperungen des Weißen finden sich in vielen Texten von Duras. So in der Erzählung Der Vizekonsul. Die Damen sind in weißen Shorts. Ihre Arme sind nackt. Die Frau hat ihr einen ernsthaften Hinweis gegeben. Man sagt, Kinder seien von Weißen angenommen worden. In Sadek sieht sie weitere Weiße. In Winglong gibt es weitere Weiße, von denen gibt es vielleicht Mengen. Das weiße Kind lässt seine Mutter stehen und geht neben dem jungen Mädchen her. Das junge Mädchen schweigt, wartet in Gesellschaft des weißen Kindes auf die Dame am Ausgang der Läden. Das weiße Kind geht nicht mehr von der Seite des jungen Mädchens. Die weiße Dame schimpft ihr Kind, das aber nicht weint. In den Augen des weißen kleinen Mädchens ist eine Entschlossenheit, die mit jedem Schritt wächst. Im Gehen schaut das junge Mädchen auf das kleine weiße Mädchen, das selbst nur auf den Rücken seiner Mutter schaut, immer nach vorn. Das junge Mädchen sieht, dass man das kleine weiße Mädchen schlagen müsste, um es von ihr zu trennen. In der Allee kommen zwei andere weiße Kinder, Jungen diesmal, sie eine kleine Zeit lang zu betrachten, ziehen dann wieder ab, hüpfen durch zwischen den herabgefallenen Zimtäpfeln, an ihren Füßen tragen sie weiße Sandalen. Das Kind liegt in weißer Wäsche auf einem Tisch. Das kleine weiße Mädchen ist da. Gott lebt. Die kleinen Weißen warten und schweigen. Das Köpfchen bedeckt sich mit weißem Schaum. Sie sieht, das Kind schläft im Wasser. Die weiße Dame spricht nicht mehr. Sie trocknet es jetzt mit der weißen Seite des Handtuchs ab. Der weiße Mann trifft sich mit der Dame. Ein Fenster ist erleuchtet seit der Ankunft des weißen Mannes. Da sind sie noch. Alle beide. Immer wieder sie, die Weißen. Sie findet sich wieder in einer Straße des weißen Außenpostens. Es ist das nämliche Gitter. Der nämliche weiße Mann, der herauskommt. Sie fürchtet den weißen Mann nicht mehr. Die Herrschaft des Weißen kann Schrecken erlösen und zu mancherlei Mogelei verführen. So muss die sprichwörtliche weiße Weste nicht immer das Kleidungsstück eines Tugendapostels sein. Und das weiße Kleid ist durchaus auch nicht immer Ausdruck der tatsächlichen Unschuld. Mit spitzer Feder zeichnet und karikiert der französische Erzähler Guy de Maupassant die weiße, fromme und frömmelnde Verkleidung in seiner heiter, ernsten, kleinen, ungewöhnlichen Liebesgeschichte, das Haus Tellier. 1881 erschienen diese Zeilen über die Erstkommunion kleiner Mädchen in einer Dorfkirche. Wahr sind sie bis heute. Die kleinen Mädchen verschwanden ganz in einer Wolke von schneeweißem Tüll, als wären sie mit Schlagsahne übergossen. Die Kinder füllten den Chor der kleinen Kirche. Die langen Kerzen, die sie in den Händen hielten, waren ein schwankender Wald von weißen Lanzen. Sie sah sich selbst als kleine Kommunikantin im weißen Kleide. Da kam es über sie. Sie musste ein klein wenig weinen. Nur ein paar Tränen verdrückt hier eine Dame der Halbwelt, eine, die in Maupassants Text jeden Tag ein paar Male ihre Unschuld verliert und auch andere Herren mit angeblich weißer Weste verführen kann, dass es eine Lust ist. Ganz das Gegenteil ist May Bartram. Sie ist eine innerlich und äußerlich weiße Frau, die das zu bewahrende rein Weiße im Sinn bleich und blass geworden ist vor lauter Lebens- und Schmutzverweigerung. Der amerikanische Dichter Henry James entwarf Anfang unseres Jahrhunderts ihr Porträt. Die ganze Woche über war es sehr warm gewesen. Der Frühling hatte zeitig eingesetzt. Und May Bartram saß zum ersten Mal in diesem Jahr, ohne dass ein Feuer im Kamin brannte, im Zimmer. Dies gab, wie Marcher fand, der Szene, deren zarten und bestimmenden Mittelpunkt die Gefährtin bildete, in ihrer untadeligen Ordnung und kühlen, gleichgültig freundlichen Stimmung die Ahnung, dass dieses Zimmer nie wieder ein Feuer sehen würde. May Bartrams Erscheinung, er hätte kaum sagen können, warum, verstärkte diesen Eindruck nur noch. Wachsbleich, mit zahlreichen und nadelfein gezeichneten Linien im Gesicht, in weichen weißen Hüllen, die durch einen verschossenen grünen Schal auf die seit Jahren zunehmende zarte Blässe abgestimmt waren, kam sie dem Abbild einer gelassenen und empfindsamen, aber unergründlichen Sphinx gleich, deren Kopf, ja ganze Gestalt, von Silber überstäubt schien. Sie war eine Sphinx, doch mit ihrer weißen Blüte, mit den grünen Blättern, hätte sie ebenso gut eine Lilie sein können, eine künstliche Lilie allerdings, liebevoll imitiert und stets geschützt von einer Glasglocke, unerreichbar für Staub und Schmutz, wenn auch mehr und mehr mit hängendem Kopf und von feinen Rissen durchzogen. Weiß in seinen vielen feinen Schattierungen und Nuancen findet immer wieder seine subtilen Ähnlichkeiten in den Stimmungsbeschreibungen der Dichterinnen und Dichter aller Jahrhunderte. Von rein weiß bis faulig weiß oder grindweiß reicht die Palette. Tage in Weiß erlebte die österreichische Lyrikerin Ingeborg Bachmann. In diesen Tagen stehe ich auf mit den Birken und kämm mir das Weizenhaar aus der Stirn vor einem Spiegel aus Eis. Mit meinem Atem vermengt flockt die Milch. So früh schäumt sie leicht, und wo ich die Scheibe behauch, erscheint von einem kindlichen Finger gemalt wieder dein Name. Unschuld. Nach so langer Zeit. An diesen Tagen schmerzt mich nicht, dass ich vergessen kann und mich erinnern muss. Ich liebe, bis zur Weißglut liebe ich und danke mit englischen Grüßen. Ich habe sie im Fluge erlernt. In diesen Tagen denke ich des Albatros, mit dem ich mich auf- und herüberschwang. in ein unbeschriebenes Land. Am Horizont ahne ich, glanzvoll im Untergang, meinen fabelhaften Kontinent dort drüben, der mich entließ, im Totenhemd. Ich lebe und höre von fern seinen Schwanengesang. Die Dichterin hört den Schwanengesang, das letzte Dichtwerk vor dem Tode. Nicht vor ihrem Tode, sondern vor dem Tod des fabelhaften Kontinents. Der fabelhafte Kontinent ist der, auf dem die Dichterinnen und Dichter wohnen. Die Bewohner dieses Kontinents lieben die weißen Flecken auf den Weltkarten der Allesvermesser. Der rumänisch-französische Philosoph E.M. Cioran empfiehlt: Regeln, um der Melancholie nicht anheimzufallen. Alle Farben hassen. Sie erwecken Seelenzustände, die fatalerweise in Schwermut münden. Sogar Rot ist zersetzend, wenn man sich darein versenkt. Uns in der letzten Abtönung von Weiß verlieren, in der Abwesenheit von Farbe. Ist Weiß gleich der Abwesenheit von Farbe? Oder enthält es alle Farben, die es überhaupt nur geben kann? Jedenfalls reicht die Palette der Weißmalereien aus Wörtern geradezu unendlich weit. Ein moderner Lyriker, der 1915 geborene Max Hölzer, malt mit seinen Worten ein weißes, surrealistisches Bild. Als viele Schnee im Zimmer, als bleichten wir im Schneeschatten, zu schön versteint das Geschlecht, die Lippen weiße Lava, Falten eines Sterns zu küssen. Ein Eisblumengewächs die Zunge, Magnetnadel tanzend nahe der Haut. Wir heben bestäubte Finger vor die Augen, im Himmel erstarrte ein fahles Pferd. Über dem Meer der Balkon, Götzenbrust verflüchtet, ein Kleid aus Glas, trübe und hart. Dohleneis fließt über Kämme. Es ist hier eine Kälte inmitten des Liebesschlafzimmers ausgebrochen, die die Zunge lähmt, den Mund weiß erstarren lässt. Poetisch gezeichnet das klinische Bild der Frigidität, des erotischen Gestorbenseins. Diese Art Weiß und Eis verdichtet Marie-Louise Kaschnitz in ihrem Gedicht Genazzano. Genazzano am Abend. Winterlich. Gläsernes Klappern der Eselshufe, steil auf die Bergstadt. Hier stand ich am Brunnen. Hier wusch ich mein Brauthemd. Hier wusch ich mein Totenhemd. Mein Gesicht lag weiß, im schwarzen Wasser, im wehenden Laub der Platanen. Meine Hände waren zwei Klumpen Eis, fünf Zapfen an jeder, die klirrten. Brautkleid weiß und Totenhemd weiß, in einem schwarzen Spiegel zusammengesehen. Hier ist Weiß in allen seinen nur irgend möglichen Farb- und Metaphernuancen gezeigt. Quasi naturalistisch stellt der tschechische Schriftsteller Karel Čapek sein Schneeland vor. Und doch läuft neben der naturweißen Spur wieder einmal die ästhetische. Leise, endlos fiel der Schnee auf das erfrorene Land. Mit dem Schnee fällt immer Stille, dachte Bura, der sich in einer Hütte untergestellt hatte. Und ihm war zugleich feierlich und traurig zumute, denn er fühlte sich einsam in der weiten Landschaft. Der Landstrich vor seinen Augen vereinfachte, verschmolz und vergrößerte sich, gefügt von weißen Wellen, unzerpflügt von Wirrungen des Lebens. Endlich lichtete sich und versiegte der Tanz der Flocken, die einzige Regung in dieser glorreichen Stille. Zögernd gräbt der Wanderer seinen Fuß in den unberührten Schnee. Und es rührt ihn eigentümlich an, dass er als Erster die Gegend mit der langen Zeile seiner Schritte zeichnet. Doch kommt ihm auf der Straße ein Schwarzer und Verschneiter entgegen. Zwei Spurenketten laufen nebeneinander her, kreuzen sich und tragen die erste menschliche Wirrnis auf die unbefleckte Tafel. Gedichtetes Weiß, ein Farbton in der Literatur, von Eva Maria Alves. Es sprachen Brigitte Göbel, Friedhelm Tock und Jacqueline Kornmüller. Technische Realisation Gertrud Melcher und Petra Kohn. Regieassistenz Hans-Jürgen Schunk, Regie Hein Brühl, Redaktion Annelien Kranefuß.